Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase? Wir reden über Facebook. Wenn ein Post bei Facebook rassistisch ist, zu Gewalt aufruft, obszön oder beleidigend ist, dann soll dieser Post gelöscht werden. Das ist hier in Deutschland auch die offizielle Pflicht für soziale Netzwerke. Soweit die Theorie. Aber die Entscheidung darüber, ob ein Eintrag gegen die Facebook-Richtlinien oder gegen Gesetze verstößt, ob ein Post rausgekickt wird oder nicht, diese Entscheidung treffen Menschen. Und jetzt hat ein Mitarbeiter aus einem Moderationsteam von Facebook aus dem Nähkästchen geplaudert. Er berichtet, dass im Fall von hochrangigen Politikern auch schon mal die Facebook-Zentrale dazwischenfunkt, wenn es ums Löschen geht. Bei mir ist unser Netzreport heute Morgen Michael Gessert. Das heißt, Prominenten lässt man eher mal was durchgehen als normalen Facebook-Usern, oder? Könnte man so interpretieren. Also das ist zum Beispiel die Überschrift in diesem Bericht hier. Das ist das ungarische Webportal 444.hu. Die lautet nämlich so, ich zitiere das mal: Wir bekamen Anweisungen von Facebook, die Posts des Kabinettschefs nicht anzufassen. Also das ist die Überschrift. Gemeint ist mit Kabinettschef, das ist Janosch Lazar. Das ist also quasi die rechte Hand des ungarischen Premiers Viktor Orban. Und die Infos über diese Vorgänge, die stammen von einem jungen Mann, der nennt sich einfach Soltan, ist ansonsten anonym. Der hat in einem Moderationsteam von Facebook gearbeitet, beziehungsweise vielmehr, die haben das ja outgesourced bei einer Bertelsmann-Tochterfirma Avato. Die sitzen sogar in Berlin, eben im Auftrag von Facebook. Und diese Moderationsteams, die sind also jeweils für ein bestimmtes Land zuständig, logischerweise mit Muttersprachlern da besetzt. Und dieser Soltan, der war da im März im Einsatz während des ungarischen Wahlkampfes. Und während dieses Wahlkampfes hat dieser Kabinettschef von Viktor Orban wahrscheinlich eifrig rausgehauen in den sozialen Netzwerken. Er hat da eifrig rausgehauen, wie das ja andere Politiker auch machen. Und eines, was er da rausgehauen hat, jetzt muss man ja sagen, dieser Janosch Lazar, der gehört ja eben wie Orban zu dieser rechtspopulistischen Fidesz-Partei. Eine Sache, die er da rausgehauen hat, ist sozusagen seine politische Linie gewesen. Er ist Hardliner in Sachen Flüchtlingspolitik und er hat ein Video gepostet, das zeigte Szenen aus einem Bezirk der österreichischen Hauptstadt Wien, also in dem Fall jetzt nicht da lebenswert angeblich, in dem es nämlich sehr viele Zuwanderer gibt. Und der Text in diesem Video, der da lautete, ist dann so, ich zitiere das mal hier: Hier sind die Straßen sichtlich schmutziger, die Umgebung ist viel ärmer und die Kriminalität ist viel höher. Und so eben, so suggeriert eben hier der Lazar, so würde es bald auch in ungarischen Städten aussehen, wenn eben die Fidesz nicht an der Regierung bliebe. Ja, und kurze Zeit später, nach ein paar Stunden, flog das Video bei Facebook raus. Weil jemand aus dem Moderationsteam gesagt hat, das geht so nicht. Ganz genau, eben das berichtet der Soltan hier. Da hatte eine Mitarbeiterin in diesem Team, hatte das als eben doch latent rassistisch oder auch irreführend bewertet. Die übrigen Moderatoren waren übrigens auch ihrer Meinung, als Verstoß gegen den Richtlinien. Da war nämlich zum Beispiel in dem Video überhaupt nichts zu sehen von diesem behaupteten Schmutz und von der Armut. Und Lazar hatte auch für die übrigen Behauptungen, also Kriminalität und so weiter, keinerlei Belege geliefert. Jetzt hat aber dieser Politiker naheliegenderweise, nachdem das gelöscht worden war, dann sofort Zensur gerufen und das auch sehr öffentlich und sehr breit kommuniziert. Er hat direkt bei der Facebook-Zentrale protestiert und dann kam jetzt die Anweisung von der Zentrale an das Berliner Team, eben das Video soll man wieder online stellen, weil es halt irgendwie einen Nachrichtenwert habe. Und die Einstufung von weiteren Posts von diesem Lazar, die übernehme ab jetzt auch die Zentrale in Irland. Da sollte man im Team die Finger von lassen. Das heißt, die Frau, die das Video zunächst mal rausgeschmissen hat, die hat einen Rüffel bekommen, Ärger. Ja, Ärger kann man noch nicht mal so ganz zwangsläufig sagen, aber laut diesem Soltan spielt das schon eine ganz große Rolle, ob diese Entscheidungen dieser Moderatoren bei einer Nachkontrolle Bestand haben. Also Facebook überprüft das stichprobenartig und guckt dann eben, war das jetzt sozusagen richtig oder hat das keinen Bestand, war das falsch? Wer überproportional richtig entscheidet, der bekommt also zu dem vielleicht etwas mauen Grundgehalt von 1.400 € einen Bonus. Wer zu viel fehlentscheidet, der kriegt eine Nachschulung oder fliegt dann irgendwann raus. Und ich jetzt nochmal Fazit zu diesem eventuellen Bonus. Also ich würde sagen, wenn jemand natürlich protestiert, wenn das mit einer großen Öffentlichkeitswirkung stattfindet, dann schaut Facebook natürlich schon nochmal genauer hin, um eben auch selbst vielleicht nicht in den falschen Ruf zu kommen, entweder als die das durchgehen lassen oder eben als Leute, die Zensur üben. Die problematischen Posts bei Facebook und in anderen sozialen Netzwerken. Wie soll das denn weitergehen? Die Algorithmen kriegen sich auf die Kette. Die kriegen sich auf die Kette. Die Menschen machen Fehler. Das muss so weitergehen und das wird auch immer umstritten bleiben, natürlich die Entscheidung. Egal ob von einem Team oder in der Zentrale. Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase?